Die Jungs aus dem Osten für euch Neandertal. Wir pfeifen auf die 10 Gebote westliche Moral. Heimat von ihm und der Arbeit feind ist das der Geist. Unsere Rede frei ist hier das Wort und Regeln gelten nicht. Hier ist der Albtraum Rock'n'Roll für die bunt naive Masse. An das letzte Zucken der Regentschaft und seiner Marionetten. Ihr hirngewaschenen Besser-Menschen, eure falsche Toleranz. Wir sind eine Familie Landeskinder aus Ostdeutschland. Sind wir der falsche Ton auf politische Parkett? Frei nach Schnauze und geradeaus, nicht wählen, sondern weißen. Die Brust geschwellt, den Kopf erhoben, alle Feinde fest im Blick. Aus Wut verpasst die Fäuste hoch, nur so man knapp nicht spricht.